So wird es denn unsere Aufgabe sein, auf das Genaueste darzuzeigen, mit welchen Praktiken und psychagogischen Künsten der bewegliche Geist dafür Sorge trägt, sich als unentbehrliches Zwischenglied der Art zwischen Erzeugung und Verbrauch einzuschieben, dass sich Angebot und Nachfrage niemals mehr durch unmittelbaren Kontakt verständigen und regeln, sondern im Gegenteil, der Bewegliche durch sein verwirrendes Geschwätz dafür sorgen kann, dass sowohl der Erzeuger als auch der Nutznießer über die realen Gelegenheiten völlig im Unklaren bleiben. Im Trüben ist gut fischen, ist und bleibt die Parole, die den Weltsieg des beweglichen Geistes in allen Bereichen seines Emporkommens voranleuchtet. Und so wollen wir uns denn vorerst seine verhängnisvolle Rolle dem Produzenten gegenüber einmal näher betrachten. Schon die Regelung der Materiallieferung, die den Beweglichen bald zu großen Einfluss beim Handarbeiter gebracht hat, setzt ihn allenthalben in die Lage, die Lebensumstände, die so trefflich ausnützbare Genügsamkeit und die prächtige psychologische Ahnungslosigkeit triumphieren zu erkennen, denen er sobald die Unterjochung schaffenden Geistes verdanken sollte. Der Handwerker aber, vom Beruf aus sesshaft, erfreut sich gar bald durch den Vermittler der lästigen Mühe, die seine Arbeit so unliebsam unterbricht, selbst seine Ware zum Markte zu tragen, enthoben zu werden. Was der so an Arbeitskraft und an Zeit gewinnt, verliert der ahnungslose Mann des fassenden Geistes unweigerlich an Kenntnis der Wünsche und Bedürfnisse seines kaufenden Artgenossen, so dass der Gutgläubige wehrlos preisgegeben ist den Darstellungen seines niemals durchschauten psychagogischen Vergewaltigers. Will dieser ihm die Ware zu immer billigerem Preise auspressen, so braucht er nur achselzuckend und missmutig zu versichern, die Welt sei überschwemmt mit der Ware des Meisters, sein unverlangtes Erzeugnis häufe sich in seinem Lager, er wisse nicht, wo aus und ein vor lauter Schuhen oder Bürsten, Kämmen, Kleidern, Uhren und so weiter, je nach dem Erzeugnis des unglückseligen Opfers seiner Beredsamkeit. Er braucht dies nur mit dem Aufgebot von Gestikulation und Wortschwall, wie es ja den meisten genugsam an unserem Beweglichen bekannt sein dürfte, zu versichern, und der Meister, froh, durch Absatz der vorhandenen Ware neuer Arbeit den Raum zu schaffen, überantwortet aufatmend und dankbar dem gütigen Geschäftsfreund die überflüssige Ware, die der Gutmütige trotz Mangel an Nachfrage zu übernehmen aus alter Freundschaft sich großmütig herablässt. Nun aber wollen wir unseren, ob des glänzenden Geschäftes, das seine Überredungskünste ihm eingebracht haben, befriedigt Schmunzelnden nach Hause begleiten und beobachten, wie er die Nachfrage im Sinne zu vertreten imstande ist. Zu ihm komme der Bürgersmann mit seinen Wünschen nach dem jeweiligen Bedarfsgegenstand verlangen, der ihm gerade vonnöten ist. Kaum hat er das Ding genannt, dessen er gerade bedarf, so verzieht sich von neuem missmutig die Stirn unseres Vermittlers zu bedenklichen Falten. Wie ärgerlich! Gerade die verlangte Ware ist augenblicklich schwer zu beschaffen. Die Meister arbeiten langsam und schlecht, das Rohmaterial werde immer kostspieliger und so sei die Auswahl sehr gering. Allerdings, ein paar Schuhe oder sonst ein Ding des täglichen Gebrauches hätte er gerade auf Lager, das dem Käufer wohl entsprechen würde. Leider hätte er es dem Nachbarn so gut wie versprochen, und geschäftig enteilt er, das geforderte Ding alsbald herbeischleppend, das genau den Wünschen und Bedürfnissen des erwerbslustigen Käufers entspricht. Und so mit Hinweis auf die stockende Produktion, auf das immer teurer werdende Material, auf seine eigenen Mühen und Nöte bei der Beschaffung, weist er schließlich durch Nennung eines höchsten Preises, den er scheinbar nachgiebig den Einreden des Käufers herabsetzt, derart loszuschlagen, dass der wackere Bürgersmann ihn verlässt mit dem erhebenden Gefühle, durch seine Unnachgiebigkeit die Ware zu einem äußerst günstigen Preise erstanden zu haben. Wir haben das eine Beispiel so ausführlich gegeben, um dem fantasiebegabten Leser nahezubringen, wie jeden guten Sinnes entbehrend das Gerede von allen möglichen nationalökonomischen Gesetzen im Angesicht des Eingreifens unseres Vermittlers erscheint. Andererseits aber wird nur derjenige die ungeheure Tragweite solcher Tätigkeit des beweglichen Geistes ermessen können, der sich dieselbe ausgebaut, vertieft und potenziert wirksam durch das Zusammenarbeiten Tausender, durch das Ausbreiten über alle möglichen Wirtschaftsgebiete, endlich aber durch fluchwürdige Wandlung von Handbetrieb in maschinelle Massenproduktion vorstellt. Dass hierbei mit einem Male der ungeheure Schwindel des Vermittlergeistes nicht allein darin besteht, dem Produzenten die Ware abzuschwindeln, sondern vielmehr darin, dass es ihm unwidersprochen und ungehindert gelungen ist, sich mit seiner Vermittlertätigkeit in den Fabrikanten verwandelt, vor aller Welt schier für ewige Zeiten zu verstecken und zu verschleiern, ist unbestreitbare Wahrheit und wird dem Einsichtvollen ein Licht aufdämmern lassen von Israels über alles Maß und Verständnis hinausreichendes Weltverwirren. Denn dass im kapitalistisch-maschinellen Zeitalter der sogenannte Fabrikant gemeiniglich nichts anderes bedeutet, als den unter der Maske des Produzenten den Blicken der betrogenen, unerkennbar vermittelten Händlergeist, ist für jedermann klar, der die Entstehung mancher jener Fabriksunternehmungen kennt, zu deren Errichtung und Führung der Bewegliche nicht anders und nicht mehr bedarf als die gut auskalkulierte Tabelle sämtlicher Anschaffungskosten, der Gebäude und Maschinen und so weiter, der Jahresgehälter für Arbeiter, Angestellte und fachkundige Betriebsleiter und Direktoren, um den beweglichen Spekulanten im Handumdrehen in einen Fabrikanten zu verwandeln. Gelingt es heutigen Tages derart dem beweglichen Geiste allenthalben, sich als Fabrikant aufzuspielen und sich in vielen Bereichen der Gestaltung einzuschmuggeln, so war doch ursprünglich auch maschineller Betrieb größtenteils in Händen jener schaffenden Geister, die beim Übergang von der Handarbeit zur Maschine in tatkräftiger Voraussicht und Neugestaltung ihrer Betriebe ihre fassenden Kräfte in der Wandlung vom Handwerk zur heutigen Industrie bewährten. So musste denn der Bewegliche auf Mittel sinnen, solch selbstherrlicher und seinen Eingreifen scheinbar so unzugänglicher Geisteskraft Herr zu werden. Solches aber vermochte er mittels des heutigen Kreditwesens, das dazu diente, den selbstständigen Unternehmer begierig und lüstern zu machen, sich zu vergrößern und auszudehnen, nicht organisch und auf langsam anwachsende Notwendigkeit hin, sondern aufgrund plötzlicher und ruckweiser Vergrößerung durch jähes Einströmen fremden Kapitals, das abermals die schlauen psychagogischen Einflüsterungen des Juden als verlockend und unentbehrlich dem nunmehr abhängig und unselbstständig gewordenen Unternehmer aufzuschwatzen wussten, mit dem Augenblicke aber, wo sich der Fabrikant durch Aufnahme fremden Kapitals in sein Unternehmen dem Besitzer solch fremden Kapitals unweigerlich zum stillen Gesellschafter und Mitnutznießer seiner Produktion gemacht hat, beginnt auch Besitz und Einfluss auf die Weltproduktion vom Fassenden auf den beweglichen Geist sich zu verschieben. Dass dieser Übergang aller Macht und allen Besitzes in die Hände der Kinder Israels, deren höchstes Ziel von jeher gewesen ist, liegt offenkundig zutage, und welche Institution einzig und allein dem Zwecke dient, allen Weltbesitz in die Hände des beweglichen Geistes hinüberzuspielen, muss endlich begriffen werden. Es ist die Bank, jene fluchwürdig allgegenwärtige und anonyme Institution, die durch ihre Kreditgewährung, die sich wie eine schleichende Seuche über die Industrien der ganzen Welt erstreckt hat, schier die ganze Weltproduktion dem Judentum in die Hände spielte.